Cash in der Hand und deine Bitches am Blown. Motivation, wir geben euch Motivation. Hab deine Bitch in der Hand und deine Bitches am Blown. Was wir geschafft haben, kannst du auch schaffen. Du kannst es rausschaffen, hören zu, aufpassen. Motivation, wir geben euch Motivation. Hab deine Bitch in der Hand und deine Bitches am Blown. Hör mir zu, ich war ein kleiner Junge mit nem Traum. Denn da waren zu wenig Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Ich musste die Dinge in die Hand nehmen. Endlich hab ich Cash und genieße ein hohes Ansehen. Früher noch mit einer Waffe am Block, heute Pullover auf seidenem Stoff. Ich schülle in meinem Lauf, Bitch ist cute wie nimm zwei Schloss. Und ich nimm zwei auf, zwei Bitches, zwei Yachten, zwei Hilda, 20 Flaschen. Komm in die Club und begeister die Massen. Ich komm mit Weiß, ey, du kommst nur zum Jobcenter. So viel Weed um mich herum, als wäre ich ein Holländer. Was für Dolmetscher, Grub Talk International. Hustensaft, Jüngling Residential. Mit mehr Einfluss als der Kreml. Fick deine Bitch in den Ass. Und ich hab noch nicht mal Bock. Die Leute schluckt meine Soße Hollandaise. Wer ich bin der Boss. Und das wird so bleiben. Ich sitze hinter den getönten Scheiben. Ich könnte dir deine Bitch wegnehmen, doch ich hab nichts zu beweisen. Motivation, wir geben euch Motivation. Hab deine Bitch in der Hand und deine Bitch ist am Blown. Motivation, wir geben euch Motivation. Hab deine Bitch in der Hand und deine Bitch ist am Blown. Was wir geschafft haben, kannst du auch schaffen. Du kannst es rausschaffen, hören zu, aufpassen. Motivation, wir geben euch Motivation. Hab deine Bitch in der Hand und deine Bitch ist am Blown. Ich hab nichts zu beweisen. Ich bin sicker als die meisten. Mein Outfit kannst du pisse dir nicht leisten. Hat mein Fanny nach der Size, aber nicht nach den Preisen. Fick die Bitch so hart, sie denkt mein fucking Dick ist aus Eisen. Ich kam aus einer sehr schwierigen Hood. Geld zu getten war hier ziemlich kompliziert. Aber guck, ich hab es trotzdem gemacht. Hab es trotzdem geschafft. Was du machst in einem Jahr, in einer Woche verprasst. Die Diamanten leuchten wie ne Sonnenbank. In Berlin sleep ich im selben Hotel wie Donald Trump. Präsidenten Suite, Presidential Rollie. Hustensaft, Jüngling ist mein Homie. Also wenn du ihn disst, Motherficker, dann disst du auch mich und meine Gang. Und wir kommen mit der Draco like Bang. Bitches, I'm blown.